bleib doch bei mir. Ich zeig dir diese Welt, bleib doch bei mir. Du kriegst, was dir gefällt. Mein Spektrum ist gigantisch, brutal oder romantisch. Todernst und komödiantisch, um nichts wirst du gefällt, bleib doch bei mir. Bleib doch bei mir. Bleib doch bei mir. Ich führe die Regie, bleib doch bei mir. Ich bin ein Genie. Dein Sinn darf nicht erkranken, drum bleib in deinen Schranken. Du wirst es mir noch danken. Ich mach die Harmonie, bleib doch bei mir. Bleib doch bei mir. Bewusste Marionette, bist stolz auf deine Kette. Der